des Todes Schrecken. Ich fürchte nicht des Todes Schrecken, ich scheue ganz kein Ungemach. Ich fürchte nicht des Todes Schrecken, ich scheue ganz kein Ungemach, ganz kein ich folge gern und will ich nach. Ich folge gern und will ich nach. Ich folge gern und will ich nach. Wollt ihr nicht nach? Schonen und glaubt, Gott einen Dienst zu tun, ihr soll euch selben noch belohnen, wohl an, es mag dabei beruhen. Ihr soll ich fürchte nicht des Todes Schrecken. Ich fürchte nicht des Todes Schrecken. Ich scheue ganz kein Ungemach. ganz kein Ungemacht. Ich scheue ganz kein Ungemacht. Ich fürchte nicht des Todes Schrecken. Ich scheue ganz kein Ungemacht. Ganz kein Ungemacht.